Heute wird's heikel, denn heute soll es um Schuberts Persönlichkeit gehen. Was ist er für ein Mensch? Geschildert wird Schubert als unsicher, kapriziös, launisch, grillenhaft, phlegmatisch, melancholisch, hektisch, schüchtern, unbeholfen, fröhlich, trotzig, arrogant, auch mal zynisch, sarkastisch, schroff, störrisch oder liebenswürdig. Und aus all dem dürfen Sie sich jetzt etwas aussuchen, dürfen Sie Ihren Schubert konfigurieren, Ihr Schubert-Bild. Unter Alkoholeinfluss übrigens soll er auch gerne randaliert haben. Der Einsame, so lautet der heutige Titel und so heißt auch dieses Lied. Schwirren bei Nacht am späterwärmten Hirt, dann sitz ich mit vergnügtem Sinn vertraulich zu der Flamme hin. Dann sitz ich mit vergnügtem Sinn vertraulich zu der Flamme hin. So leicht, so unbeschwert, so leicht, so unbeschwert. Trautes, stilles Stündchen, bleibt man noch gern am Feuer wach. Man spürt, wenn sich die Lobe senkt, die Funken auf. Und sinnt und denkt, nun aber mal ein Tag, nun aber mal ein Tag. Was Liebes oder Leides sein Lauf für uns dahergebracht. Was Liebes oder Leides sein Lauf für uns dahergebracht. Es geht noch einmal durch den Sinn, allein das Böse wirft man hin. Es störe nicht die Nacht, es störe nicht die Nacht. Frohen Traube bereitet man gemach sich zu. Wenn sorgelos ein holdes Bild mit sanfter Lust die Seele füllt, ergibt man sich der Ruh, ergibt man sich der Ruh. Gefahre in meiner stillen Ländlichkeit, was in dem Schwarm der lauten Welt das irre Herz gefesselt hält, gibt nicht Zufriedenheit, gibt nicht Zufriedenheit. Zirpt immer Liebe Heimchen in meiner Klause eng und klein. Zirpt immer Liebe Heimchen in meiner Klause eng und klein. Ich duld euch gerne, ihr stört mich nicht. Wenn euer Lied das Fritz Wunderlich am Klavier begleitet von Hubert Giesen mit dem Einsamen von Franz Schubert, ein Lied von 1825 nach einem Gedicht von Karl Lappe. Wunderlich galt lange als der ideale Schubert-Interpret schlechthin, sozusagen als naiv und wissend zugleich. Das trifft sich hier mit einer idyllisch-biedermeierlichen Szene, die erst am Schluss, in der letzten Strophe des Liedes, enthüllt, worum es geht. Die Grillen, das Feuer, die stille Ländlichkeit, das ist alles nur Fassade. Fassade für eines der großen Schubert-Themen, die Einsamkeit. Das einerseits bittere, andererseits immer wieder notwendige Alleinsein. Heute wird's heikel, wie gesagt. Weil es heikel ist, über einen Künstler zu sprechen, der schon so lange tot ist, über 190 Jahre nämlich. Selbst kann man ihn nicht mehr befragen, und die Quellenlage bei Schubert, das kommt erschwerend hinzu, ist dürftig. Schriftliches hat er kaum hinterlassen, und was seine Zeitgenossen so von sich geben, in Erinnerungen oder Briefen, ist zwangsläufig gefärbt. Von der persönlichen Wahrnehmung, von Vorliebe und Abneigung, vom Verhältnis, wie es war oder wie man es sich gewünscht hätte. Im Rahmen der Musikwissenschaft stellt die Biografieschreibung einen eigenen Forschungsbereich dar. Wer notiert was warum? Wer lässt was wann weg? Wo endet die Wahrheit und wo beginnt so etwas wie Dichtung? In Zeiten von Fake News sind das brisante Fragen. Sie spitzen sich zu, sobald es um die Persönlichkeit eines Künstlers geht, um seinen Charakter, sein Wesen. Sobald der Fokus sich also vom Werk ab und dem Menschen zuwendet, wobei die Grenzen hier sicher fließen. Würden Sie Franz Schubert gerne kennenlernen? Und wenn ja, welchen Schubert denn so? Fangen wir mit dem Jungen an, der sich 1813/14 daran macht, eine musikalische Komödie zu schreiben, des Teufels Lustschloss nach August von Kotzebue. Das Sujet? Eine Treueprobe. Die Form? Ein Singspiel mit gesprochenen Dialogen zwischen den Musiknummern. Hören Sie die Haydn-Sinfonietta Wien unter Manfred Huss mit der Ouvertüre. Deutschverzeichnis 84 die Ouvertüre zu Schuberts Singspiel Des Teufels Lustschloss, das seine konzertante Uraufführung erst 50 Jahre nach Schuberts Tod erlebte, 1879. Bis zur ersten szenischen Realisierung dauerte es dann noch einmal 100 Jahre. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater schrieb damit Theatergeschichte 1978, ohne dass sich diese natürliche Zauberoper, so nennt Schubert das Stück in der zweiten Fassung, jemals wirklich durchgesetzt hätte. Das also ist der junge Schubert. Irgendwo zwischen barockem Maschinentheater und klassischer Liebes- oder Treueprobe, wie man sie auch von der Zauberflöte her kennt oder später aus dem Fidelio oder dem Freischütz. Lebenskräftig klingt diese Musik, bildhaft, jung, ungestüm und auch ein bisschen ungelenk. Der 16-17-jährige Schubert meldet hier einen Anspruch an und das ist uns ja schon öfter begegnet. Er will mitspielen, er will auf die große Bühne, auch wenn die Welt noch nichts von ihm ahnt. Wie stellen wir uns den jungen Komponisten vor? Es gibt ein Ölgemälde, wahrscheinlich von dem österreichischen Maler Josef Abel, das zeigt einen jungen Mann am Klavier. Vatermörder, hochgeschlossene Weste, volles, lockiges Haar, volle Lippen, verträumter Blick hinter der Brille. Der junge Mann auf dem Bild hat keinen Namen, aber so könnte Franz Schubert ausgesehen haben. Und so sieht er gut 10 Jahre später aus. Volles Haar, volle Lippen, ein sehr willensstarkes Kinn, sehr männlich, aber irgendwie auch gemütlich, ein bisschen wie ein freundlicher Beethoven vielleicht. Das jedenfalls zeigt die Gesichtsmaske, die in den mittleren bis späten 1820er Jahren von Schubert gemacht worden ist. Eine Maske, die als Vorlage für eine Büste diente und dem Subjekt, also Franz Schubert, lange Ateliersitzungen ersparen sollte. Die Musik aus dieser Zeit klingt so. So Christine Schäfer und Erik Schneider mit »Gute Nacht«, dem ersten Lied, dem ersten Gesang aus der Winterreise, und die Sopranlage, die hohe Stimme, habe ich hier natürlich mit Bedacht gewählt. Bei einer weiblichen Interpretin nämlich tut man sich viel schwerer, ins übliche Identifikationsmuster zu verfallen. Von »Schubert ist gleich, das lyrische Ich ist gleich der Winterreisende«. Die Musik wird also abstrakter begriffen, fremder, und das hat der späte Schubert in seiner Modernität verdient, finde ich. Die Stimme eines Menschen, das sagt nicht nur die moderne Psychologie, gehört unbedingt zu seinem Wesen, zu seinem Charakter dazu. Der ganz junge Schubert soll ja eine ausgesprochen schöne Singstimme besessen haben. Die Stimme ist gewissermaßen auch seine Eintrittskarte ins Internat, ins Wiener Stadtkonvikt. Als er sie verliert, im Stimmbruch, ist es auch mit dem Konvikt bald wieder vorbei. Für den Heranwachsenden sicher eine traumatische Kombination. Hinüberretten ins Erwachsenenalter konnte er das Singen jedenfalls nicht. Seine Stimme war schwach, aber sehr gemütlich, berichtet einer seiner Hüttenbrennerfreunde. In seinem 19. Jahr sang er Bariton und Tenor. Im Notfalle, wenn eben eine Dame fehlte, übernahm er, da er ein umfangreiches Falsett besaß, auch die Alt- oder Sopranpartie. Das Wandern ist des Bühners Lust, das Wandern. Des Mühlers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, die stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit dem Mond an Rhein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine. Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern. Das Wandern, der Countertenor Jochen Kowalski mit dem ersten Lied aus der Schönen Müllerin, begleitet wurde er von Markus Hinterhäuser. Hat der erwachsene Schubert so gesungen, wenn im Kreise der Schubertiaden eben eine Dame fehlte, wie Hüttenbrenner schreibt? Vielleicht. Aparte Vorstellung jedenfalls, dass Schubert in fast jede Rolle schlüpft. Neben der Einsamkeit ist die Fremdheit ein großes Schubert-Thema. Das haben wir bei der Winterreise gesehen und gehört. Fremd bin ich eingezogen. Die Summe, die Schubert aus diesen Topoi zieht, die auch Topoi seiner Zeit sind, des Biedermeier, der Empfindsamkeit, der Romantik, seine Summe ist das Wandern. Und das ist das nächste große Schubert-Thema. Das Wandern als Ausdruck der Suche, der ständigen Bewegung und des Ausgleichs zwischen den so sehr ambivalenten Kräften, die an seiner Künstlerseele zerren. Wenn Schubert als launisch und liebenswürdig beschrieben wird, als melancholisch und fröhlich, schüchtern und arrogant, dann zeigt das eine mindestens gegensätzliche Persönlichkeit. Eduard von Bauernfeld nennt ihn in seinem Nachruf vielsagend eine Doppelnatur. Nach innen Poet und nach außen eine Art Genussmensch. Das Wandern ist die Kunst und Lebensart, beide Pole, ja das Bipolare überhaupt, miteinander ins Verhältnis zu setzen. Drei Wandererlieder nach Gedichten von Georg Philipp Schmidt von Lübeck, August Schlegel und Johann Gabriel Seidel. Es musizieren André Schwenn und Daniel Heide. Es raust das Meer, es braust das Meer. Ich wandere still. Thank you. Wo bist du? Wo bist du? Mein geliebtes Land, gesucht, geahnt und nie gekannt. Das Land so hoffnungsgrün, so hoffnungsgrün, das Land, wo meine Rosen blühen, wo meine Freunde wandelt gehen, wo meine Toten auferstehen, das Land, das meine Sprache spricht. O Land, wo bist du? Des Mondes Licht zu mir spricht, mich beseelend zu dir reise. Folge treu dem alten Gleise, werde keine Plage bringen sonst die schweren Tage. Fort zu anderen sollst du wechseln, sollst du wandern, leicht entfliehend jede Klage. Sanfte Ebb und hohe Flut tief im Mut. auf der Erd, am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, zu heimatlos, so unbekannt. Bergauf, bergab, Wald ein, Wald aus, doch bin ich nirgend ach zu Haus. Du aber wanderst auf und ab, aus Ostens Weg in West. Länder ein und Länder aus und bist doch froh, du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. O glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimatboden steht. Glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimatboden steht. Auf der Der junge italienische Bariton André Chouin und der Pianist Daniel Heide und drei Wanderer von Franz Schubert. Haben Sie bemerkt, wie unterschiedlich der Wanderschritt hier ausfällt? Stapfend, stampfend, wie zuletzt im Wanderer an den Mond, leichtfüßig wie in der Schlegelvertonung, erst schwebend, dann stürmisch wie in »Ich komme vom Gebirge her«. Das Wandern als Ausdruck einer Lebensspannung, einer Lebensambivalenz. Da ist der junge Komponist, der Zauberopern schreibt, und der Ältere, der mit der Winterreise einen Liederzyklus von 24 schauerlichen Gesängen in die Welt setzt. Da ist der Lehrergehilfe, der nichts anderes als Künstler sein will. Da ist der Einsame im Kreis seiner Freunde. Da ist der Wanderer, der seine Heimatstadt Wien zeitlebens kaum verlässt. Da ist der Sohn, der mit dem Vater hadert bis zum Schluss, bis ans eigene Sterbebett. Und da ist der Liederkomponist auf dem Weg zum Höchsten in der Kunst, zur Messe, zur Oper, zur Sinfonie. Vielleicht sind das alles Widersprüche. Vielleicht kann es das jeweils eine, bei Schubert aber auch ohne das jeweils andere, gar nicht geben. In seinem Charakter mischten sich Zartheit mit Derbheit, Genussliebe mit Treuherzigkeit, Geselligkeit mit Melancholie, ruft ihm sein Dichterfreund Johann Meyerhofer nach, und das klingt, als mischte es sich eben nicht, also mischen im Sinne von vermischen, sondern als stünde das eine oft unvermittelt neben dem anderen. Wie Schubert manche Geselligkeit oft wortlos verlässt, ohne Vorwarnung oder weitere Erklärung, so wechseln bei ihm offenbar die Gemütszustände und Haltungen. Einerseits erkennt er gewisse Autoritäten an, den Vater, seine Lehrer, Beethoven als musikalisches Monument. Andererseits widersetzt er sich ihnen aber auch. Dem Vater, indem er dem ihm vorgeschriebenen Lebensweg nicht folgt, seinen Lehrern, indem er so vieles, was sie ihm beibringen wollen, bereits beherrscht, Und Beethoven, indem er den berühmten Zeitgenossen zwar fleißig studiert und zitiert, aber sehr wohl eigene Wege geht. Die erste Sinfonie in D-Dur ist dafür ein gutes Beispiel. Von jeher sind die zweiten und dritten Sätze der Symphonien wegen ihrer weniger exponierten Stellung Versuchsfelder der Komponisten, schreibt die Musikhistorikerin Veronika Beci in ihrem Schubert-Buch. Als wäre genau das auch Schuberts Strategie in jungen Jahren, in den Ecksätzen die Konventionen zu bedienen und sich in unbeobachteten Momenten beherzt auszuprobieren. Das Tonhalle-Orchester Zürich unter David Zinman mit dem Andante und dem Menuett aus der Sinfonie Nummer 1 in D-Dur, Deutschverzeichnis 82. Thank you. Das Menuett kommt im Haydnschen Gewand daher und der Schlusssatz ist zweifellos von Mozart angeregt. Im Andante freilich lässt sich Schuberts Individualität bereits präziser ausmachen. So schreibt der hellhörige Kritiker der Times zur ersten öffentlichen Aufführung von Schuberts erster Sinfonie 1881 im Crystal Palace in London. Wir hörten den zweiten und dritten Satz aus dieser Sinfonie, das Andante und das Menuett. David Zinman leitete das Tonhalle-Orchester Zürich. Mich soll der Staat erhalten, ich bin für nichts als das Komponieren auf die Welt gekommen, das soll Schubert gesagt haben. Überliefert freilich ist der Ausspruch nicht im Originalton, als Zeugnis des Komponisten selbst, sondern in den Erinnerungen seiner Freunde, die Otto Erich Deutsch zusammengestellt hat. Eine Quelle aus zweiter Hand also, deren Zuverlässigkeit schwer einzuschätzen ist. Nehmen wir an, Schubert würde dieser Satz nur in den Mund gelegt. Was wollen die Freunde damit erreichen? Der Ruf nach staatlicher Subventionierung, der Musiker, der ganz im Komponieren aufgehen kann, das entspricht ziemlich genau der romantischen Genieästhetik, die den Künstler als Medium wahrnimmt. Er versetzt sich in einen Zustand der Entrückung oder wird in einen solchen Zustand versetzt und schöpft darin seine Kunst. Dazu passen auch andere Äußerungen, etwa diese hier von Josef Hüttenbrenner. Beim Komponieren kam mir Schubert wie ein Somnambule vor. Seine Augen leuchteten dabei hervorstehend wie von Glas. Der tagträumende, offenen Auges schlafwandelnde, den Blick in ferne Welten richtende Komponist, das ist das Schubert-Bild, das hier weitergegeben wird. Zufällig oder nicht, entspricht es der Zeit, der aufkommenden Romantik und, nicht zuletzt, den Wünschen und Sehnsüchten der Freunde. Das Bild eines gestorbenen Künstlers, lernen wir, ist formbar. Natürlich liefert Schubert dafür gewisse Voraussetzungen. Mit seinem Drang, sich zurückzuziehen, mit seiner Arbeitswut und Disziplin, an die kaum etwas anderes in seinem Leben heranreicht, und mit seiner Musik. Hören Sie das erste der Impromptus Opus 90, das nur ein Thema kennt, das Marschieren an sich, den Wanderrhythmus. Es spielt Christian Zimmermann. Thank you. In diesem Impromptu scheint jede Ambivalenz aufgehoben, schon dadurch, dass es nur ein Thema gibt. Ein bisschen so, als fügte sich die Musik in ihr selbstgewähltes Schicksal. Und das lautet: die Gegensätze aushalten, die in der Kunst wie die des Lebens. Ein Schritt vor den anderen setzen, mal stoisch, mal in energischem Staccato, mal ganz lyrisch, ganz legato. Bloß keinen Stillstand. Die Musik darf nicht stehen bleiben, eine Urangst unter Musikern. Wir hörten den polnischen Pianisten Christian Zimmermann mit dem Impromptu Nummer 1 in C-Moll, Deutschverzeichnis 899 von Franz Schubert. Eine bemerkenswert schnörkel- und schlackenlose Interpretation. Geht es um Schubert, den Menschen, wird gerne betont, wie still, bescheiden und zurückhaltend er gewesen sein soll, solange es nicht um seine Kunst ging. Daraus entspringt das zweite, schwierige Schubert-Bild, das sich uns in den Weg stellt. Der in seiner Musik Entrückte bekommt sozusagen einen Wiedergänger. Der Schriftsteller Rudolf Hans Bartsch gibt ihm 1912 einen Namen. Schwammerl, so nennt er seinen Schubert-Roman, und spätestens damit hat Schubert seinen Spitznamen weg. Der kleine, nette, pausbäckige, der den anderen zum Tanz aufspielt, das ist der Schwammerl. Immer gut zu haben, immer gut gelaunt. Aus heutiger Perspektive ist das entweder Wahnsinn oder Strategie. Die Strategie könnte sagen, wo der Künstler so nahbar ist, so vertraut, kein Göttlicher wie Mozart, kein Titan wie Beethoven, da kennt auch die Kunst keine Abgründe. Gottes Leben sei in dir euch geweiht. in allen Spielen des Krieges und des Liedes, die du uns anbefohlen, Alfons, dein Sohn, gesiegt. Drum gib der Herrschaft Zeichen, die Macht in diesem Jahre uns allen zu gebieten. Gib sie in seine Hand. Empfang das Horn des Rufers, das Beste zu beraten, versammle du die Schar. Empfang das Schwert des Herrschers, zu lauter Elendtaten, für deine Freunde an. Ensemble aus dem ersten Akt von Schuberts Oper Alfonso und Estrella, versammelt euch Brüder. Nikolaus Harnoncourt leitete den Rundfunkchor Berlin und die Berliner Philharmoniker. Die Hauptrolle des Freula sang Christian Gerhaar. Schubert und die Oper, das wird in aller Ausführlichkeit nächsten Sonntag mein Thema sein. Hier und heute deshalb nur so viel. Das klingt auf Anhieb recht putzig und singspielartig. Wenig nach einer ausgewachsenen dreiaktigen Oper und schon gar nicht nach einem romantischen Ideendrama. Ist es aber trotzdem. Schon durch die Geschichte. Schober schreibt das Libretto, eine Geschichte über das siegreiche Aufbegehren gegen neue Machtverhältnisse. Das vertont Schubert 1820. Die Musik ist durchkomponiert, das heißt, es gibt keine gesprochenen Dialoge mehr. Sie wird von einer Art Leitmotivik gelenkt, lange vor Wagner, und ist meisterhaft instrumentiert. Werke wie Alfonso und Estrella haben zweifellos subversive Qualitäten, das will ich damit sagen. Nur leider werden die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht gesehen und nicht gehört. Schuberts Persönlichkeit scheint es ganz ähnlich zu gehen. Der Schwammerl wird vorgeschoben, das Genie verkannt. Ein tolles Beispiel für das, was bei Schubert oft unter der Oberfläche schlummert, ist seine fünfte Sinfonie. Auf Anhieb ein klassischer Viersetzer, im Detail aber ein Dokument für misslungenes Aufbegehren und Fügung, so nennt das Veronika Beci, und ich finde, das trifft es. Nehmen wir das Menuett, normalerweise ein Satz an dritter Stelle, der Ruhe ins sinfonische Geschehen bringen soll. Qua Tradition aber auch durch seinen Rhythmus und durch die Rückkehr zur Grundtonart. Nichts davon bei Schubert. Sein Menuett steht in der Mollparallele G-Moll und die Streicher setzen fort, was sie in den beiden vorangehenden Sätzen begonnen haben. Sie stören. Sie stören die Bläser, sie stören den Rhythmus und sie stören das harmonische Konzept. Nichts ist hier, wie es sein soll. Allegro molto, Trio, die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti. Thank you. Nach all den Abwägen und Schroffheiten mutet das Satzende doch ein bisschen schal an, und das gilt vielleicht für die ganze Sinfonie. Das war das Menuett aus Schuberts Fünfter in B-Dur, Deutschverzeichnis 485, eine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti. Erst meint man also, die Rokoko-Puderquaste stauben zu sehen, und plötzlich ist doch alles gut, alles B-Dur. Veronika Beci hat recht, wie gesagt, wenn sie hier von misslungenem Aufbegehren und Fügung spricht, vom Sieg des hergebrachten Musters. Schubert komponiert hier sein Komponieren, er komponiert es mit, wenn man so will. Und das heißt, in dieser frühen Zeit, 1816-17 vor allem, er komponiert für den Vater und gegen den Vater. Auf Krise folgt Versöhnung in diesem komplizierten Verhältnis, auf Versöhnung stets neuerliche Krise. Der Tod der Mutter macht das nicht besser, ebenso wenig Schuberts Abgang aus dem Konvikt. Sagen wir so, solange Franz Junior von seiner Hochbegabung profitieren kann, duldet Franz Senior seine Extratouren. Als er aber von der Schule fliegt, ist es damit vorbei. Er soll und muss Lehrer werden. Und wird es nicht, entzieht sich, geht ins Risiko. Mit der Folge zum Beispiel, dass der Sohn, als er sich mit Syphilis infiziert, das Weite suchen muss. Sicher auch, um vor der väterlichen Schule kein schlechtes Beispiel abzugeben. Wenn Schubert komponiert, dann komponiert er immer auch gegen die ihm drohende kleinbürgerliche Existenz an. 1821 etwa in diesem Lied, das sehr leicht autobiografisch zu verstehen ist. Der Unglückliche. Es singt Dietrich Fischer-Dieskau. Die verlorenen Seligkeiten zählen alle Blut. dich verstieß. Du hast geliebt, du hast das Glück empfunden, dem jede Seligkeit der Erde weicht. Du hast ein Herz, das dich verstand, gefunden, der Künsten Hoffnung ein schönes Ziel erreicht. Zerrisse sind lange süße Bande, mir schlägt kein Herz mehr auf der weiten Welt. Zerrisse sind lange süße Bande, mir schlägt kein Herz mehr auf der weiten Welt. Auf der Da stürzte dich ein grausam Machtwort nieder, aus deinen Himmeln nieder, so dichtet Caroline Pichler, und das lässt sich leicht als rüdes Ende einer Liebesbeziehung deuten. Bei Schubert bietet sich noch eine andere Lesart an. Das Machtwort spricht der Vater, und die Himmel sind nicht die Himmel der Liebe, sondern die der Kunst. Wir hörten Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit dem unglücklichen Deutschverzeichnis 713b. Ist Schubert unglücklich? Ist er ein unglücklicher Mensch? Diese Frage wird gern mit dem Traum beantwortet, einem Text, den Schubert im Juli 1822 schreibt. Er, der eigentlich kein Schreiber ist, setzt sich hin und schreibt, ja was eigentlich? Eine Novelle, einen literarischen Erguss der Fantasie, wie Otto Erich Deutsch es nennt. Darin geht es, wie der Titel sagt, um einen Traum, den Schubert gut selbst geträumt haben könnte. Es liest Udo Samel. Mein Traum. Ich war ein Bruder vieler Brüder und Schwestern. Unser Vater und unsere Mutter waren gut. Ich war allen mit tiefer Liebe zugetan. Einstmals führte uns der Vater zu einem Lustgelage. Da wurden die Brüder sehr fröhlich, ich aber war traurig. Da trat mein Vater zu mir und befahl mir, die köstlichen Speisen zu genießen. Ich aber konnte nicht, worüber mein Vater erzürnend mich aus seinem Angesichte verbannte. Ich wandte meine Schritte und mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich in ferne Gegend. Jahrelang fühlte ich den größten Schmerz und die größte Liebe mich zerteilen. Da kam mir Kunde von meiner Mutter Tode. Ich eilte, sie zu sehen, und mein Vater, von Trauer erweicht, hinderte meinen Eintritt nicht. da sah ich ihre Leiche. Tränen entflossen meinen Augen. Wie die gute alte Vergangenheit, in der wir uns nach der verstorbenen Meinung auch bewegen sollten wie sie einst, sah ich sie liegen. Und wir folgten ihrer Leiche in Trauer, und die Bahre versank. Von dieser Zeit an blieb ich wieder zu Hause. Da führte mich mein Vater wieder einstmals in seinen Lieblingsgarten. Er fragte mich, ob er mir gefiele, doch mir war der Garten ganz widrig, und ich getraute mir nichts zu sagen. Da fragte er mich zum zweiten Mal erglühend, ob mir der Garten gefiele. Ich verneinte es zitternd. Da schlug mich mein Vater, und ich entfloh. Und zum zweiten Male wandte ich meine Schritte, und mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich abermals in ferne Gegend. Lieder sang ich nun lange, lange Jahre. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zu Liebe. So zerteilte mich die Liebe und der Schmerz. Und einst bekam ich Kunde von einer frommen Jungfrau, die erst gestorben war. Und ein Kreis sich um ihr Grabmal zog, in dem viele Jünglinge und Greise auf ewig wie in Seligkeiten wandelten. Sie sprachen leise, die Jungfrau nicht zu wecken. Himmlische Gedanken schienen immerwährend aus der Jungfrau Grabmal auf die Jünglinge wie lichte Funken zu sprühen, welche sanftes Geräusch erregten. Da sehnte ich mich sehr, auch da zu wandeln. Doch nur ein Wunder, sagten die Leute, führt in den Kreis. Ich aber trat langsamen Schrittes, mit innerer Andacht und festem Glauben, mit gesenktem Blicke auf das Grabmal zu, und ehe ich es wähnte, war ich in dem Kreis, der einen wunderlieblichen Ton von sich gab. Und ich fühlte die ewige Seligkeit wie in einen Augenblick zusammengedrängt. Auch meinen Vater sah ich versöhnt und liebend. Er schloss mich in seine Arme und weinte. Noch mehr aber ich. Franz Schubert. Mein Traum. Udo Samel las diesen Text. Der Sohn, der sich dem Lieblingsgarten des Vaters verweigert, der Vater, der mit körperlicher Gewalt und Liebesentzug reagiert, die Kunst, jene fromme Jungfrau als Erlöserin und Versöhnerin, dieser Traum bietet alles, was die klassische Psychoanalyse braucht. Und er ist vielfach psychoanalytisch gedeutet worden, als Versuch des Sohnes, das Verhältnis zum Vater schöpferisch aufzuarbeiten. Das funktioniert allerdings auch musikalisch. Schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der Musikwissenschaftler Arnold Schering Schuberts Traum als poetisches Programm zu seiner Unvollendeten gelesen. Und dafür gibt es Anhaltspunkte. Die gemeinsame Entstehungszeit, das Zweigeteiltsein, also die zwei Sätze der Sinfonie und die zwei Teile der Traumerzählung, oder den Antagonismus von Liebe und Schmerz. Dieser Antagonismus könnte im musikalisch-utopischen und im musikalisch-dystopischen bei Schubert seine Entsprechung finden. In der Schönheit seiner Melodien einerseits und in seiner oft krassen Expressivität andererseits. Sie merken schon, der Boden, auf dem ich mich hier bewege, auf dem sich die Schubert-Forschung bewegt, schwankt. Doch selbst wenn Schuberts Traum nur ein Spiel sein sollte, eine fantastische Spielerei unter Freunden, spiegelt sich auch darin etwas von jener Grundambivalenz, jener Lebensspannung, die so typisch ist für ihn. Allegro moderato, der erste Satz aus der Unvollendeten. Es spielen die Wiener Philharmoniker, es dirigiert Carlos Kleiber. Thank you. Thank you. Carlos Kleiber am Pult der Wiener Philharmoniker. Wir hörten den ersten Satz aus der Sinfonie Nummer 8 in H-Moll, der sogenannten Unvollendeten. Dass Schubert weder nur der neckische Schwammerl ist, noch nur das weltentrückte Genie, zeigt ein Wutausbruch, zu dem er sich einmal in einem Wiener Kaffeehaus hinreißen lässt und den ich Ihnen hier zum Schluss nicht vorenthalten will. Schubert gerät also mit ein paar Musikern aneinander, Stühle fliegen, Gläser klirren. Ich bin nicht bloß ein Liederkompositeur, wie es in der dummen Zeitung steht und wie die dummen Menschen nachschwätzen. Ich bin Schubert, soll der Komponist geschrien haben. Franz Schubert, den alle Welt kennt und nennt, der Großes gemacht hat und Schönes, das ihr gar nicht begreift. Und der noch Schöneres machen wird, das Allerschönste. Kantaten und Quartette, Opern und Sinfonien. Da nehme ich ihn doch beim Wort. Gleich nächste Woche in Folge 10, wenn es hier heißt Bretter, die kein Glück bedeuten. Schuberts Weg zur Oper. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche Ihnen noch einen guten Sonntagabend. Thank you.